Du siehst viele von ihnen diejenigen, die ungläubig sind, zu Vertrauten nehmen. Für wahr, wie schlimm ist, was sie sich selbst vorausgeschickt haben. Es ist, dass Allah ihnen gegenüber sein Missfallen zeigt, und ewig werden sie in der Strafe bleiben.